So, hallo Leute. Letzthin wurde ich von einer Frau angesprochen, die mich eingeladen hat auf einen Kaffee und sie möchte mir da etwas zeigen. Nun, ich habe mir gleich gedacht, es geht hier vielleicht um irgendwelche Verkäufe, die sie mir machen will oder mir vielleicht ein Geschäft zeigen will. Und dem war auch so. Jetzt ist es natürlich so, dass ich schon seit längerer Zeit selber Network Marketing betreibe und mich in diesem Geschäft ja eigentlich schon ziemlich gut auskenne. Was mir an dieser Frau aufgefallen ist, sie wusste, dass ich Network Marketing mache und hat sich daher gedacht, wenn ich mir den schnappe, dann kann ich mir gleich seine ganze Struktur auch mit unter den Nagel reißen. Ich habe mir das angehorcht, was die Frau mir da gesagt hat, und ich kenne diese Möglichkeit ja sowieso, dass mir das von anderen auch schon angeboten wurde. Und dann habe ich ihr gesagt, dass sie sich mal überlegen soll, wie das für sie ausschauen würde, wenn jemand wie ich sein eigenes Network wegschmeißt und bei ihr einsteigt. Ob das wohl funktionieren könnte. Dann stellt euch mal vor, ihr baut da ein Geschäft auf und dann kommt jemand, zeigt euch ein anderes und ihr schmeißt euer eigenes Geschäft weg und ihr fängt bei ihm an. Das kann nicht funktionieren, denn wenn ihr selber an euer eigenes Geschäft nicht glaubt, dann werdet ihr an ein anderes auch nicht glauben. Und man muss immer zu dem stehen, was man gerade macht. Network Marketing ist keine einfache Sache. Es klingt zwar immer alles einfach, man muss nur Leute ansprechen, man muss nur bla bla bla bla bla bla, das kennt man alles schon, man hat genügend Seminare schon gehört, aber eigentlich geht es darum, was für eine innere Einstellung hat man überhaupt zu diesem Geschäft. Dann kommt noch dazu, habe ich auch den richtigen Partner, sprich die Firma, mit der ich zusammenarbeite. Sind die Produkte etwas, das mich selbst überzeugt? Oder möchte ich die einfach nur irgendwie an den Mann kriegen? Da stecken so viele Dinge dahinter, also das ist wirklich nicht einfach. Aber Network Marketing ist gleichermaßen ein Geschäft, bei dem Leute wirklich sehr, sehr wohlhabend werden können, wenn sie sich ausgiebig damit befassen. Also das heißt, die Produkte wirklich selbst ausprobieren. Nur die Produkte weiterempfehlen, von denen man selbst dann auch überzeugt ist. An wen? Natürlich am Anfang immer im engsten Kreise, im Familienkreis, Freunde, Bekannte. Und dann weitet sich das dann aus. Da fängt schon die erste Hürde an, denn da kommen schon die ersten Gedanken. Was werden wohl meine Verwandten und Bekannten sagen, wenn ich jetzt mit irgendwelchen Produkten daherkomme und ihnen das andrehen will? Das ist schon mal grundsätzlich die falsche Einstellung. Man will nichts andrehen, sondern man will was Gutes vermitteln. Davon lebt eigentlich diese ganze Network-Marketing-Branche. Unternehmen, die solche Produkte produzieren, wissen sehr genau, dass sie nicht mit irgendwelcher teuren Werbung die Leute vollklopfen können, sondern es geht wirklich um Empfehlungen von Mensch zu Mensch. Also grundsätzlich ist es einmal so, wenn man in ein Network-Geschäft einsteigen will, dann sollte man zuerst einmal sich informieren, was für Unternehmen gibt es überhaupt? Sind diese Unternehmen schon so lange am Markt, dass sie mir auch garantieren können, dass ich die Produkte immer zur Verfügung habe und dass auch dieser Marketingplan, sprich die Bezahlungsart, auch weiterhin und auf Dauer gewährleistet ist. Alleine hier hat man schon das Problem, weil immer wieder neue Unternehmen in diesen Markt stoßen. Unternehmen wissen natürlich selbst, wie dieser Markt expandiert und wollen natürlich alle auf diesen Zug aufspringen. Aber für Unternehmen ist es auch nicht einfach, sich so einen Marketingplan zurechtzubiegen. Viele Unternehmen sind hier schon gescheitert. Also das heißt nun, wie beim Heiraten, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Das heißt, sucht euch zuerst mal ein Unternehmen, das schon längst bewiesen hat, dass diese Art und Weise ihres Geschäftes und auch ihre Produkte, also dass das einfach optimal funktioniert. Diese Unternehmen bieten dann über ein sogenanntes Einstiegspaket, das meistens im Bereich so um die 200 bis 500 Euro liegt. Ein sogenanntes Erstpaket. Hier sind enthalten Produkte, die gesamten Unterlagen, der Marketingplan, die Verdienstmöglichkeit, dann auch Schulungsmaterial, DVDs, alles Mögliche, Meistens hat dieses Paket einen viel höheren Wert, als dafür bezahlt wird. Und diese Unternehmen bieten dann sehr wahrscheinlich auch immer neue Ausbildungsmöglichkeiten an. Das ist etwas, das man auf alle Fälle dann auch nutzen sollte. Es nützt nämlich nichts, sich einfach nur ein Startpaket zu kaufen und dann zu hoffen, dass jetzt der Geldsegen einrieselt. So spielt diese Musik nicht. Das heißt, man sollte jetzt schon beginnen, sich mit dem zu identifizieren. Die Produkte auszuprobieren, dann sich ständig mit seinem Sponsor, so heißt die Person, die einem das Geschäft nahegebracht hat, sich mit diesem Sponsor immer wieder zu treffen und in Verbindung zu bleiben, dann auch die sogenannten Informationsabende wirklich zu nutzen, um sich selbst so gut wie möglich weiterzubilden. Gleichermaßen sollte man dann auch schon die Möglichkeit nutzen, im eigenen Bekanntenkreis diese Produkte, aber auch die Geschäftsmöglichkeit weiterzubringen. Das geht im Normalfall ganz einfach. Man trifft sich einfach und im Zuge eines normalen, lockeren Gespräches kann das vonstatten gehen. Beispiel wäre, Ich treffe mich mit meinem Freund Karl. Wir sitzen zusammen und ich sage zu ihm: Hey Karl, ich habe da eine tolle Möglichkeit gefunden, für mich etwas Geld dazu zu verdienen. Und das Unternehmen hat wirklich sensationell gute und tolle Produkte. Vielleicht könntest du mir helfen, indem du mir ein, zwei Bekannte von dir sagst, von denen du denkst, dass die auch solche Produkte brauchen könnten. Karl wird da vielleicht hellhörig werden und fragen, was für Produkte und um was geht's hier. Und dann hat man ja schon die Möglichkeit, das ausführlicher zu erklären. Vielleicht würde sogar Karl einsteigen. Das sind so Möglichkeiten. Man kann einfach jemanden anrufen und sagen: Hey Mann, wir haben uns schon so lange nicht mehr getroffen. Wäre mal an der Zeit, dass wir uns treffen und einen Kaffee trinken zusammen. Also alle Möglichkeiten, so wie man sich normal eigentlich auch verabredet. Es geht ja nur darum, dass man sich, wie gesagt, trifft, gegenüber sitzt und dann so ins Gespräch kommt. Das wäre dann der erste Schritt eigentlich schon. Und dann sollte man natürlich probieren, Leute zu aktivieren, Leute in sein Geschäft zu bringen, die auch dieses Geschäft wieder weitertreiben. Es ist sehr gut, Kunden zu haben, Kunden, die die Produkte nutzen, Kunden, die entweder bei dir selber bestellen oder direkt im Unternehmen mittels einer Kundenkarte, die ja dann auch von dir vermittelt wird. Grundsätzlich ist es so, dass alle Vermittlungen, die du für dieses Unternehmen dann machst, dauerhaftes Geld für dich bedeuten, sofern deine Kunden oder deine Geschäftspartner auch weiterhin bei diesem Unternehmen ihre Produkte ordern. So kann man sich in groben Zügen etwas aufbauen, das genauer betrachtet so wie eine Rente sein kann. Meine Vorstellung ist es jetzt, mit diesen Podcasts ein bisschen in die Welt des Network Marketing einzutauchen und einfach Tipps aus meiner Schaffensweise im Network Marketing weiterzugeben. Also viel Spaß. Und falls der eine oder andere ein Network-Geschäft schon ins Auge gefasst hat, nur drauf, es kann nie irgendwas schief gehen. Und ja, hört euch einfach meine nächsten Podcasts an. Vielleicht sind doch der eine oder andere gute Tipp dabei. Okay dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.